sagt Wuff und Waff. Der Hund ist froh mit Waldschwein in dem Gapf. Der Gewehr sagt Wuff und Paff. Der Jäger ist froh, weil han ein Waldschwein traf. Ja, es ist wunderschön, wann man im Walde Hunde hören gön. Ja, ich will trünen, die Leute wie Max Scheiße in den Grünen. Und die Halunken will ich im Abend dunken.